3. Sprechen Sie nach, bitte. BMW. VW. BMW und VW. Siemens. Bosch. Siemens und Bosch. Musik. Literatur. Musik und Literatur. Oper. Theater. Oper und Theater.